Ballade von der schönen alten Stadt. Und von der listigen Lehrerin. Das ist die alte, schöne Stadt. Viel zu schöne, viel zu alte. Alte, schöne, schöne, alte Stadt. Mit Giebelerkern, Fachwerk, Fachwerk, weiße Nonnen, schwarzer Kaplan, gotische Marktfrauen und am Brunnen, Taubenschüler und Bettelmann, Kopfsteinpflaster und Nuttengässchen, Pizzeria und Diskothek, Kaufhaus Münster und Brezelbuden, Autostrich am Golgatha Weg. Krankenkassen, Gericht und Banken, keine Fabrik, zwei Brauereien, NATO, Flugplatz, Pilotenfall. Manchmal nachts in die Häuser ein, in dieser alten, schönen Stadt. Viel zu schön, viel zu alt, alten, schönen, schönen, alten Stadt. Die ist älter als 1000 Jahre, schlief dann nach dem Bauernkrieg ein. Ein paar Bunschuh stehen im Museum, soll dem Volk eine Lehre sein. Mancher wollte die Stadt schon retten mit seinem heißen roten Kuss. 48 im heißen Märzen fiel am Rathaus sogar ein Schuss. 18 fiel im roten November auch ein roter Sozialdemokrat. Aber Bischof, Bürger und Banken wachten über den Schlaf der Stadt, dieser alten, schönen Stadt. Viel zu schön, viel zu alten, alten, schönen, schönen, alten Stadt. Wieder bangen Bischof und Banken um den Zauber und Schlaf der Stadt. Gibt jetzt immer mehr Leute, die man nicht mehr unter Kontrolle hat. Machen eigene Kindergärten, haben ein Kernkraftgelände besetzt, haben rote Punkte gemalt und Bank und Beichtgeheimnis verletzt. Der Bischof hat Gerda, die rote Lehrerin, auf einem Besen reiten sehen. Viele schlagen Haken und Kreuze, gibt aber immer mehr, die verstehen. In dieser alten, schönen Stadt, viel zu schön, viel zu alt, alten, schönen, schönen, alten Stadt. Ist wie damals zu Bundschuhzeiten, sagt Gerda die Lehrerin. Wie bei Jos Fritz, viele kennt die listige Lehrerin. Sehr geduldig knüpft sie das Netz, spricht mit ihnen und lacht mit ihnen. Widerwillig kommt das Vertrauen, träumt mit Spontis und jungen Christen und konkretisiert deren Traum. Manchmal möchte sie einfach fliehen, dahin, wo es Umweltverschmutzung gibt, Schlote, Fabriken, aber dann bleibt sie, weil sie sie nämlich ziemlich liebt. Diese alte, schöne Stadt, viel zu schön, viel zu alt, alte, schöne, schöne, alte Stadt. Ja, es ist schön, herumzusitzen in dieser Stadt bei ihrem Wein. Warten bis letzter Häuserschatten, holen die letzten Tauben ein. Ja, und es läuten Abendglocken, Gassenbrunnen und Marktplatz leer. Nach dem Mondlicht am Stadtgemäuer greift der taumelnde Weintrinker. Träum ich mit der listigen Lehrerin von einer aufgewachten Stadt,